Das Heupferd oder der Grashüpfer aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen von LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das Heupferd oder der Grashüpfer. Ein Wagen Heu, den Feltens Hand zu hoch gebäumt und schlecht bespannt, konnt endlich von den matten Pferden nicht weiter fortgezogen werden. Des Fuhrmanns Macht und Sittenspruch, ein zehnmals wiederholter Fluch, war eben wie der Peitsche schlagen, zu schwach bei diesem schweren Wagen. Ein Heupferd, das bei der Gefahr zu oberst auf dem Wiesbaum war, sprang darauf herab und sprach mit Lachen: »Ich will's dem Vieh leichter machen.« Drauf ward der Wagen fortgerückt. »Ei«, rief das Heupferd ganz entzückt, »du, Fuhrmann, wirst an mich gedenken. Fahr fort, den Dank will ich dir schenken.« Ende von »Das Heupferd oder der Grashüpfer«.